Witze. Ich hatte mal in meiner Uni-Zeit ein Erlebnis mit einem Rollstuhlfahrer. Und zwar habe ich mir da immer einen Döner geholt, einen schönen Döner. Und ich weiß nicht, wer gerade an der LMU München studiert. Geht mal, gibt es, glaube ich, in ganz München die Kette Olivia oder Oliva, so grüne Schrift. Leute, besten Döner man nennt ever. Aber, man nennt aber seinen Dönerladen auch nicht Olivia. Man nennt auch seine fucking Frittenbude nicht Natascha. Ey, ein guter Dönerladen muss für mich einen unaussprechlichen Namen haben. Wenn ich einen Dönerladen so, oh, gehen wir heute zu Harry's, sehe ich mir, der hat keinen guten Döner. Der muss so Bock de Lütz. So muss der klingen. Guter Döner. Mein Lieblingsdöner ist immer, ändert sich jeden Monat aus steuerrechtlichen Gründen zum einen. Okay. Das sind die besten Döner. Und die haben solche Namen King Döner, Döner King, Döner King. King Kong, ja. Sowas halt. Mhm. Also auch nicht zu viel Kreativität. Wenn man merkt, da fließt zu viel Kreativität in den Namen, sage ich, nee, mehr Kreativität in den Döner. Das stimmt. Weniger im Namen. Ja. Kann ich vielleicht noch ein bisschen Kreativität von da oben haben, von dem Schild haben, bitte? Und das bitte in meinem Dürüm haben, dankeschön. Willst du den kreativen Döner haben eigentlich? Nee. Guck mich nicht so an hier, so angewidert an hier. Ja, ich habe gerade daran an einen schönen Döner gedacht und daran, wie ich jetzt mein Essen umstelle und dachte mir dann, fuck. Wollen wir da gleich drauf eingehen? Gehen wir gleich drauf ein. Gleich ist der erste mit deiner Taschengeschichte. Die neue Folge von Fehlkauf Stefan. Freut euch gleich nach der Begrüßung. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Podcast UFO. Wir sind das Podcast UFO mit Florentin und Stefan. Podcast Fun und UFO Spaß. Wir haben Comedy. Im Abfliegen einmal um die Welt der Orbit der Fun-Gesellschaft. Comedy. Wir lachen ab. Wir lachen über alles, auch über dich. Wir sind das Podcast UFO. Yeah. Mit Stefan Tietze und Flo. Auf jeden Fall hatte ich meinen Döner in der Hand und bin so durch die Münchner Innenstadt gelaufen, so ein bisschen schön abgeschmeckt. Und was ich gemacht habe, ich weiß nicht, ob du es machst, ich glaube, ich bin ein sehr ritueller Esser. Freak, wie ich sage. Fettsack, wie Leute auch gerne sagen. Aber ich habe mir immer den Döner geholt, schön zum Mitnehmen. Immer auch, Leute, kleiner Tipp, ich glaube, das ist ein Klassiker-Tipp. Auch wenn man vorhat, den Döner direkt zu verzehren, immer zum Mitnehmen bestellen. Für die Servietten. Für die Alufolie. Okay. Für die Alufolie. Auch gut. Wir alle wissen, das Problem am Döner ist, dass der Döner zwar gut ist, aber leider auf der Straße liegt. Auf der Straße liegt. Ja, während man versucht, ihn zu essen, weil er runterfällt. Das Beruhigendste am Döner ist übrigens, dass sie vor dir zubereitet werden. Das empfinde ich als so eine Befreiung, wenn man bei KFC bestellt oder so, wo man auch manchmal so einen Nagel, einen frittierten Nagel isst aus Versehen. Ja. Ich bin ganz, ganz zufrieden immer, dass es vor den Augen gemacht wird. Aber irgendwie, ich habe da so eine übertragene Nervosität der Leute, die das zubereiten. Ich würde mich wahnsinnig unwohl fühlen, wenn Leute mir dabei zugucken würden, wie ich was mache. Stell dir mal vor, das gesamte Publikum, alle 400 Leute, die dich cool finden, würden dir über den Rücken schauen, während du einen Sketch schreibst. Von Anfang bis Ende, von der ersten Sekunde, von der Idee bis zum Schluss, jedes Wort, jedes Satzzeichen, das du schreibst, jetzt ist doch scheiße. Setzt du die Kunst eines, gesellschaftskritischen, Gesellschaft auseinandernehmenden Sketches gleich mit der Produktion eines Döners? Da würde ich jetzt mal ein großes Fragezeichen da machen. Ich wollte nicht rappen, ich wollte intellektuell klingen. Sorry. Aber es ist oft sehr nah beieinander. So 70-30 oft, ja. Tatsächlich. Döner ist tatsächlich, also das ist mal die Frage, wie macht man das? Bei mir ist es ein bisschen scharf und Tzatziki natürlich, sonst mit allem keine Zwiebeln an guten Tagen. Mhm. An schlechten Tagen gerne mal mit Zwiebeln. Aber immer zu mitnehmen auf jeden Fall, für die Alufolie einfach ein bisschen mehr Halt zu bekommen. Und dann lasse ich den aber zu und laufe dann zu einer extra Stelle in München. In München war das beim Museum Brandhorst. Hey, schick mir mal ein Bild, alle Münchner da draußen, schick mir mal ein Bild, wie ihr mit einem Döner von Oliva auf dieser kleinen Freifläche, dieser kleinen Wiese vor dem Museum Brandhorst steht und den Döner verzehrt. Da würde ich mich sehr freuen über so ein Bildchen, über die gute alte Münchner Heimat. Zeit. Ich bin ja kaum noch in München. Ich bin ja kaum noch da unterwegs, aber es war eine schöne Zeit. Und da hatte ich den Döner mal in der Hand durch die Gegend gelaufen. Und dann war ein Waschsalon. Und dann war ein Rollstuhlfahrer in dem Waschsalon drin. Ja, sehr viele Parameter, die gerade zukommen. Sehr viele Welten, die du aufmachst. Es war 14.30 Uhr. Wow. Und ich glaube, es war der April. Ja, und das Problem... Und neben dem Waschsalon beim Pferdehof. Aber das ist egal. Ja. Und dann hat mich so, die Tür war offen und dann war so ein Rollstuhlfahrer innerhalb des Shops, des Waschsalons, irgendwie so, glaube ich, so 20 Waschmaschinen, ich glaube, drei davon sind gelaufen oder so, aber der Großteil ist nicht gelaufen. Und der hat so die Tür offen gelassen und hat so mit seiner Krüppelhand dann so, hey, hier, ich brauche Hilfe. Und dann sage ich so, ja klar, was geht, Alter, was brauchst du? Bin reingekommen und dann wollte der, dann hatte der sich in eine Sackgasse manövriert. Ja, mit seinem Rollstuhl. Es war tatsächlich ein Problem. Und er kam da nicht mehr raus, weil der konnte, das war so ein Austin Powers Moment, so wenn du so zwischen zwei Wänden gefangen bist und du kannst nicht mehr manövrieren, dann brauchst du, ja, du musst hier mal anheben und so. Und ich so, kein Problem. Und nehme dann den Döner, leg meinen Döner. Du hast ganz anders gesprochen. Kein Problem. Kein Problem, Alter. Kein Problem. Ich habe meinen Döner auf die Waschmaschine. Ich glaube, die ist gelaufen. Die Waschmaschine. Ja, hat ein bisschen vibriert, war aber nicht schlimm, weil der war ja noch warm und so. Und da ist es ja mit aber die Materialien drin schön durchgerüttelt nochmal. Das war gut, das clever. War gut. Und so ein Caesar-Salad draufstellen, dann wird der automatisch. Und dann habe ich, und dann wollte ich dem so helfen, anheben. Der Rollstuhl war brutal schwer. Unfassbar schwer. Also wirklich so aus Gold. Widerlich schwer. Unfassbar schwer. Mit dem Typen, und hab's nicht geschafft, den so wegzukriegen von seiner Position und dachte mir dann, wir müssen erstmal die Tür aufmachen, ganz aufmachen, so über den Türpunkt hinaus weit auf, also über 90 Grad aufmachen. Ich bin mir nicht aufmachen. Ganz sicher, bei Türpunkt hast du mich verloren. Über 90 Grad, der Türpunkt ist der Punkt einer Tür, der, wenn er bis da zu dem Punkt geöffnet wird, dann bleibt die offen. Am optimaler Breite des Einschrittvermögens der zu bedienenden Person durch möglich macht. Ein Plädoyer. Führt an die fucking Produzenten von Autotüren. Entschuldigung, wenn man die aufstößt, sollen die bitte aufbleiben. Die gehen immer wieder zu. Das macht mich wahnsinnig. Ja, aber was ist denn mit denen eigentlich los? Aber die haben immer so Stufen, ne? Wie so eine Treppe. Die so haben erste Stufen, zweite Stufe. Und die sind für mich undurchsichtig. Total undurchsichtig. Und vor allem, die interessiert es auch nicht. Du musst die Stufe ja manuell mit ein bisschen mehr Kraftaufwand, kannst du die Stufe ändern. Ja. Aber wenn du einmal doll, um direkt auf die dritte Stufe zu kommen, den Kraftaufwand betreibst, kommt die wieder zurück. Ja. Denke ich mir, dann lass es sein. Dann mach keine drei Stufen. Oder wenn du einparkst neben einem anderen Auto, dann machst du die Tür so weit auf, dass sie gerade so 1 Zentimeter an das andere Auto rangeht. Und dann benutzt das Auto nochmal so, ich glaube, die Hälfte seiner PS, um die in die Tür zu leiten und nochmal durch den Motor anzuwerfen und alles, gesamte Kraft auf die Tür zu leiten, um dann nochmal auf dem letzten Zentimeter, batz, so richtig volle Ömme. Ja. Zack, dagegen denkst du, ja, Car2Go, scheiß drauf, das lässt sich eh nicht rekonstruieren. Ich fahre wie ein Wahnsinniger mit Car2Go. Und parke nicht mehr ein. Mit Car2Go. Ich lasse es in der Fußgängerzone stehen, denn I don't care. Das Ding ist, bei Car2Go gebe ich mir keine Mühe mehr einparken. Diese Situation, die du gerade geschildert hast, würde mir bei mir beim Car2Go nicht mehr vorkommen, weil ich nicht in enge Parklücken fahre. Hallo? Ja. Das ist nicht mein Auto. Und die wollen das, andere Leute wollen das auch noch haben. Ich parke einfach auf der Fußgängerzone, auf der Treppe meinetwegen auch. Sketch-Idee? Ehrliche Car2Go-Werbung. So, die wirklich damit werben, was man wirklich so macht. So, du kannst dich überall hinstellen, wo du willst, fahr irgendjemanden um, kann eh niemand rekonstruieren, weil sich keiner das Autokennzeichen merkt und auch dann man nichts rekonstruieren kann. Müll, leg's einfach ins Auto rein. Der Lacher war mir nicht groß genug und ein bisschen sehr gezwungen, mein Lieber. Ein bisschen sehr gezwungen, Stefan Tietze. Ich habe nebenbei über bessere Sketche nachgedacht. Funny or die. Aber ganz kurz, was, also dann hast du den Rollstuhlfahrer, ganz kurz, ich häng da noch ein bisschen gedanklich. Ja. Hast du ihn dann ein bisschen rummanövriert, hast es nicht geschafft, ich wäre gegangen. Weil was soll passieren? Pass auf. Was soll passieren? Die ist eh unangenehm so, mit dem wird man keine Freunde mehr. Ich habe eh schon mehr gemacht, als gesellschaftlich von mir verlangt ist. Ich würde gegangen, der kann dich ja nicht verfolgen oder so. Ja, und ich glaube, der hat ja auch noch weitere Probleme. Der meinte so, im Rollstuhl ist es bald. Der meinte so, hey, ich brauche Hilfe, da bin ich reingekommen, wollte ihm helfen. Und dann meinte er, ja, ich habe mich ja einmanövriert und ich weiß nicht, wie ich über die Stufe wieder runterkomme. Sag ich dann, Jesus Christ, das ist erstmal ein Problem. Und ich weiß nicht, wie ich das Problem mit meiner Mutter lösen soll, mit der ich leider gar keinen Kontakt habe. Ich habe vergessen, wo ich wohne. Okay. Eins nach dem anderen. Und dann dachte ich, ich bin clever und mache die Tür ganz weit auf, damit die Tür nicht mehr im Weg ist, damit ich mehr Platz habe. Und dann mache ich die Tür auf und weiß ja, ich muss die Tür ein ganz großes Stück weit aufmachen, lege also viel Kraft in die Tür und in dem Moment ziehe ich die Tür richtig feste an und schlage damit wirklich mit voller Wucht gegen seinen Rollstuhl und gegen seine Hand. Gegen sein Mongo-Fahrzeug, sag ruhig, wie es ist. Gegen sein Mongo-Mobil. Gegen seine Hand. Momo. Und er hat nicht geschrien. Und weil er es nicht spürt. Weil es nicht spürt. Und ich dachte mir, hat er das jetzt gemerkt? Und jetzt, oder nicht? Seit Jahren später sitzt er mit so einem kleinen Rollstuhl. Seine Hand ist in einem kleinen Rollstuhl befestigt. Ja. Und er hat so einen kleinen Rollstuhl noch auf der Armlehne. Oder so ein drauf. Kleiner Helm auf der Hand. So ein Blindenzeichen. Und so ein Hello Kitty. So ein Stock. Hello Kitty Rucksack einfach. So ein ganz kleiner Hund, der so die Hand führt. Ja. Auf jeden Fall. Und dann dachte ich mir so, scheiße, hat der es gemerkt? Und er hat es anscheinend nicht gemerkt, weil er gerade auf die andere Seite geguckt hat. Und weil er die Ecke aussieht. Er hat es nicht gemerkt. Er dachte mir, scheiße. Und dann so. So, ich muss dann auch leider gehen und bin gegangen. Ihre Hand ist dreimal gebrochen. Ciao! Ich dachte mir, weil ich kann die Tür nicht aufmachen, weil das blockiert ja, sein Rollstuhl blockiert ja. Ich kann die Tür nicht ganz aufmachen. Und dann dachte ich mir, oh, sind jetzt wieder zu viele Probleme. Und ich bin gegangen. Das heißt, ich war gerade in der Ethikvorlesung, habe über Kants kategorischen Imperativ gelernt. Und mit dem Döner auf dem Nachhauseweg dachte mir, scheiß drauf, fuck it. Döner ist kalt. Fuck it. Das war kein stolzer Moment meines Lebens. Warum erzähle ich das überhaupt? Das hätte ich nicht erzählen müssen. Leute, ihr habt es vielleicht schon gemerkt. Naja, war natürlich ironisch und gelogen. Drei Folgen nach der großen Episode Behinderte geht's weiter mit unseren großen Los Vojos bei Podcast UFO. wir nehmen mal die Gesellschaft Los Mongos. Los Mongos. Das war ganz super. Rollstuhle. Naja, also du warst heute bei Medium Magazin, wo ein Gast war, im Rollstuhl saß. Du hast eben schon gesagt, wunderbarer Mensch, gar nichts so unnatürlich, Anschlag war schön fest. Man fragt sich auch immer, ja, wir gucken mal, ob das Schnittmassaker überlebt. Aber mal gucken. Neulich waren für einen Dreh, gab es hier einen Rollstuhl, der elektrisch war. Mega geil. Ja. Der konnte mit rumfahren, der war richtig, richtig schnell. Und dann bin ich mit voll Karacho gegen so eine Wand gefahren, einfach so, weil ich nicht mehr richtig lenken konnte. Mhm. Und dann wollte ein Kollege mich aus der Wand, die war so halb eingedrückt, wollte mich rausholen, ging aber nicht, weil er viel zu schwer war. Ja. Aber es ist nicht uncool, weil die müssen doch auch noch eine gewisse Fahrbarkeit haben. Aber dieser Rollstuhl war einfach nur so ein fetter Thron, der einfach so, der hat auch schon diese I don't give a fuck Masse. So, also der gewinnt auch gegen Kinderwagen. Kinderwagen fliegt meilenweit durch die Luft, wenn der den trifft. Du kannst, der kann machen, was er will. Du kannst auch durch Autos durchfahren. So, der war so schwer, so eine Masse. Unbeschreiblich, warum? Ja, das ist schon. Ich glaube, es ist wirklich so eine Scheiß drauf, Attitude. Da muss ja wirklich ein krasser Motor drauf sein. Ich glaube, da ist auch so eine Hebebühne mit drin, dass der so 3 Meter in die Höhe gehoben werden kann und dann so wie bei so einem Kettenkarussell daran auch so rumschwingen kann. Und so einen großen Boxhandschuh, der morgen vorne manchmal rauskommt einfach. Und Leute so backboxen. Ich stehe im Weg. Scheiß drauf. Ja. Aber ich freue mich auf die Zeit, wenn das kommt, ey. Vor allem, ich denke mir mal so, Busfahren ist ja mega, geht ja nicht mit einem Rollstuhl. Es sei denn, du hängst dich hinten an den Bus dran. Oh, clever. Ich meine, gut, der Auspuff gibt ja einfach nochmal 4 Rauchvergiftungen mit. Ja, aber das ist dann auch egal. Scheiß drauf. Dann kriegt der Lunge auch noch einen Rollstuhl. Nee, vor allem, das ist ja toll, das Demütigendste. Da musst du fragen, ob die hinten aus der hinteren Tür diese Bühne runterlassen. Die kommt dann so langsam runtergefahren. Oder? Ich glaube, nee. Der Busfahrer muss dann aussteigen vorne, muss ein betont nett sein, weil, oh, wir kümmern uns ja um die Behinderten. Und nimmt dann diese Bühne und macht dann bildet so eine Rampe. Und dann müssen aber alle warten, alle sind genervt, alle müssen zum Job. Und du kannst aber sagen, Entschuldigung, können Sie mir diese Bühne runtermachen? Aber der Rollstuhlfahrer macht auf der Rampe noch einen schönen 360, alle klar, applaudieren easy. Und der Tag ist gerettet. Woo! Rolli. Was ist ein Skater eigentlich? Nee. Wollte ich mal gerne sein. Ich hatte einen Cityroller. Das war der Höhepunkt. Das und meine ersten Vans waren die Höhepunkte meiner Skaterkarriere. Ja. Aber ich habe nie einen Olli. Ich habe es nicht mit einem Olli geschafft. Kleiner Funfact über mich. Ich war der erste Mensch, der einen Cityroller hatte. Na, das ist einfach. Doch. Nein. War der erste Mensch. Du warst. Ich war der erste Mensch. Ist kein Scheiß. Zu meiner Kommunion, kann man jetzt rekonstruieren, wann das war. Ich habe zu meiner Kommunion einen Cityroller bekommen und ich bin durch München damit gefahren und ich war der einzige Mensch der Welt, der diesen Cityroller hatte. Nein, weil du weißt nicht, dass es eine japanische Urtradition ist. Mhm. Das ist halt mit dem Go-Spielen hat man auch angefangen, Cityroller zu fahren. Und das haben schon die alten, die Perser sind schon auf Cityrollern in den Krieg gefahren. Das ist eine alte Tradition. Ich glaube, da verwechselst du dich. Nee, tatsächlich. Und danach kam natürlich der große Hype. Und dann war bei uns der Freundeskreis, also wo andere schon lange sich um Mädchen gekümmert hatten, war bei uns der große Kampf Kickboard gegen Miniroller, gegen Cityroller. Und da würde ich ja mal ganz definitiv sagen, Cityroller. Cityroller ist definitiv cooler als Kickboard. Und wir waren damals sogar so frech. Ja, aber auch, weil wir beide nicht wussten, wie man mit dem Kickroller lenkt. Mhm. Keine Ahnung, dieser Knäuel. Wir waren damals aber auch so frech, wir haben gar nicht Kickboard gesagt, wir haben Kackboard gesagt. Oh, wie lustig ist das denn? Und ich weiß noch, ich hatte bei meinem Elternhaus, habe ich über der Garage, der Autogarage, ist nochmal dieser, ich glaube es heißt Giebel, also dieses Dreieck, diese große Pyramide über dem Haus, wo das Dach drin ist. Und da war dann so eine Luke drin und da habe ich mir dann so mein eigenes kleines Haus gebaut mit so einer Leiter, die man so rausziehen konnte, ziemlich abgefahren. Und da war ich drin und dann, wenn meine Freunde immer rein wollten, dann mussten die das Losungswort sagen, weil klar, natürlich muss ein Losungswort haben, ist ja mega cool, hatten easy. Die Goonies auch. Ja. Und das Losungswort, das kann ich jetzt verraten, also nur für alle, die dann vielleicht noch auch mal rein wollen. Mein kleines Häuschen wollen. Das Losungswort war Kackboard. Kackboard. Ja. Ich glaube, du wärst definitiv nicht in meinen Club gekommen. Einfach gar nicht. Kackroller. Überhaupt nicht. City-Roller. City, cool. City ist cool. Ach. Scheiß. Ach, ich. funktioniert einfach nicht. Ich muss nach Hause. Ja. Kann deine Mutter mich nach Hause bringen? Ja, das waren meine Kinder. Ich war der erste Mensch der Welt, der ein Beyblade hatte. Und zwar hatte ich so ein Geschenk bekommen. Wow. Damals, auch glaube ich zu meiner Kommunion oder sowas. Ey, Kommunion, wie geil war das denn eigentlich? Mega, Geld aus dem Nichts. Mein Nachbar. Ich musste viel dafür tun. Diese ganzen Fischgeschichten von Christus, Jesus Christus. Und man musste sich untenrum berühren lassen, aber da hat man dann auch irgendwann gefallen. Das war eigentlich schön. Und mein Nachbar hat zur Kommunion einen Baum bekommen. So einen kleinen Baum in einem Blumentopf. Denkst du, lame. Aber nee, anstatt dass irgendwie Zitronen dranhängen, hing da Geld dran. Geld an so kleinen Schnürchen hing am Baum Geld. Und ich dachte mir so, scheiß auf den Baum, nimm das Geld. Aber es war richtig viel Geld. Nimm du den Baum, ich nehme das Geld. Und wir hauen dir ab. Und ich so, ich habe einen Baum. Ja, aber das Geld. Aber ein Baum? Ich glaube, das hat er auch verstanden. Ich glaube, rückblickend warst du. Aber mal ganz kurz, Baum ist schon ganz schön cool. Ein Baum ist kein dummes Geschenk, ein Baum. Ja, doch, schon ziemlich dumm. Vor allem, wenn ich ein Baumgeschenk bekommen würde, so einen kleinen Baum, ich würde nicht in meinem Garten pflanzen oder so, ich würde in den Stadtpark pflanzen. Nee, ich würde in den Garten meines Nachbarns pflanzen. Oh, und dann die Pfirsiche, die drüber wachsen, nehmen. Ja, genau. Und der muss sich um die Blätter kümmern, der Versager. Boah, scheiß Nachbar, ich habe noch nie Probleme mit dem Nachbarn. Aber Beyblades sind ganz geil. Und dann war das so eine Holzkonstruktion mit so einem Tauseil dran. Und dann konntest du das. Schnur, glaube ich. Ja, Schnur. Und dann konntest du das werfen und musstest dann die Schnur ziehen und dann fing der an zu drehen. Und das war mein Großteil meiner Kindheit, habe ich dieses Ding gedreht. Auch nicht gegen andere, einfach auf der Straße stand ich mit diesem Ding. Unten so eine Metallspitze. Ganz, ganz strange. Wir waren ja so cool. Beyblades. Es gab, meine Kindheit ist verworren. Es gab irgendwie immer mal so Punkte, wo ich richtig Geld rausgeballert habe, wo ich so gesagt habe, so Pokémon-Karten will ich alle haben, irgendwie Lego und dann später Warhammer und so, alles habe ich alles gekauft. Aber dann gab es so gewisse Dinge, wo man sich dann von der Masse abheben wollte. Und dann gab es auch den Beyblade-Hype, ich glaube in der Parallelklasse, die scheiß B-Klasse. Oh, ich war in der B. Nee, ich immer A. Ich B, war tatsächlich, oh, die A. Ey, die A wie Assi, sag ich immer. Ich war tatsächlich... Ja, Baby Blödköpfe. Oh. Oh. Aber ich war tatsächlich von 1A bis 11, 10, 11A immer A. Ich war immer B. Exakt das gleiche bei mir, nur B. Ewige Erzfeindschaft. Ich habe einmal einfach die Klasse gewechselt. Ich war immer in der B. 1B bis, das heißt 9B. Nee, immer A. Krass. Und da war es so, dass in der Parallelklasse waren Beyblades und wir haben gesagt, zu mir haben wir keinen Bock drauf, weil es zu teuer und ist ja Quatsch. Und dann haben wir uns selber Beyblades gebaut aus Lego-Technik. Das ist gar nicht so dumm. Wie furchtbar. Das ist cool. Das ist cool. Das ist nein, wie, du nimmst so, ja, du nimmst schön so einen den Physiklehrer beeindruckt, dass man mit Fischertechnik plötzlich was baut. Ja, wir sind kreativ. Und wir malen uns unsere eigenen Yu-Gi-Oh!-Karten. Ja, fuck you. Nee, das wirst du nicht mehr zu retten, Alter. Da kannst du direkt notgeschlachtet werden, wenn du deine eigenen Yu-Gi-Oh!-Karten malst. Nee, schön diese schwarze Kantenstäbchen. Und dann das größte Zahnrad. Ich glaube, ich hatte die da vor Augen, das größte Lego-Technik-Zahnrad, wo auch so Löcher drin war. Ja. Und da kannst schön du dann so Stacheln dran machen. Ja. Ist super Beyblade. Cool. Und da kann man dann tatsächlich auch gegeneinander kämpfen und dann natürlich so adaptieren. So, mein Beyblade hat verloren, so was kann ich am Design verändern und so. Und das war echt ein cooler Kampf eigentlich. Es hat Spaß gemacht. Warum hat sich das noch nicht so richtig durchgesetzt? Ich kann es sein, dass ich mich irre, aber so richtig nicht. Ich glaube nämlich, Roboter, die gegeneinander kämpfen im Ring. So kleine Roboter. Also, wie im Fernsehen, so die ferngesteuerten. Ist das denn, wenn Roboter gegeneinander auf den Tod kämpfen? Ja. Das finde ich so cool, aber es ist nicht so richtig ein Thing. Aber wenn es Teams gegeneinander gibt, die Roboter bauen, die gegeneinander kämpfen, so ein Advanced Beyblade. Also wirklich advanced. Aber das ist doch total geil. Einfach, die sind einfach so Kampfmaschinen. Die haben auch teilweise einfach so eine Flex, die einfach zwischendurch angeht. Ja. Das gab es ja, aber habe ich mal gesehen, es gibt einen Trend in Japan, dass sie dieses Konzept nehmen, so diese Kampfroboter gegeneinander kämpfen. Und das mit Menschen machen. Und das parodieren. Und zwar machen die so möglichst hilflose Roboter. Oh, auch so, geil. So möglichst unbeholfene, dumme, die dann halt so, keine Ahnung, dann hat jemand so eine Schaufel. Toaster gegen Thermomix. Ja, so eine dann hat jemand so eine Schaufel, die er so nach oben heben kann, könnte potenziell Leute umwerfen, aber die Schaufel geht nach unten, sodass es sich immer so selber nach oben drückt, was gar nichts bringt. Wollen wir das noch machen mit guter Arbeit? Einfach mal Haushaltsgeräte gegeneinander kämpfen lassen. Aber da müssen wir halt gucken, was es da gibt. Aber so ein Mixer gegen einen Toaster? Aber wie kommen die in Kontakt? Das ist die Frage. Weil die liegen dann halt nebeneinander, ne? Die müssen sich aufeinander zubewegen, oder? Ja, aber da muss man, wenn wir das knacken können. Ey, was passiert eigentlich, wenn man einen Mixer in einen Mixer wirft? Geht der kaputt oder entsteht ein schwarzes Loch? Instant-Dimensionsriss. Kein Spaß, kein Vorspann, kein Intro, straight Dimensionsriss. Straight Dimensionsriss, straight andere Dimension. Wo es dann keine Mixer gibt. Das kann sein, ey, das ist ja geil. Mixer. Was passiert dann? Was passiert, wenn man einen Toaster toastet? Das ist auch eine gute Frage. Oder was ich mir dachte, wie krass es wäre, wenn du so einen Toaster nimmst und auf den anderen Toaster draufstülpst, sodass, wenn der Toaster fertig ist und nach oben springt, in den oberen Toaster reingeht, nochmal getoastet wird, dann verbrannt und wieder runterspringt und dann immer so hin und her geht. Ja. Weil, und dann ist es ein Perpetuum mobile. Am Rand gab es so eine Stufe, wo es einfach, wenn es dir zu lasch war, kannst du einfach ein bisschen mehr einstellen. Ey, wir hatten, in meiner Kindheit, mein Elternhaus hatte einen Toaster, das war ein Ding, ey, der hatte auch mal irgendwie mit so 4 PS zu viel reingebaut einfach, da sind die Toaster immer raus. So ein Ottomotor, so ein aber wie lustig das wäre einfach, so ein Toaster, der viel zu schnell, die Toaster wie so gegen die Decke ballert einfach. Und wenn der Toaster, der war ein bisschen zu stark, dann sind die Toaster oft rausgeflogen. Bei mir war es oft so, ich war sehr ungeduldig, hab dann zwei Toaster reingetan und hab dann immer, bin dann weggegangen und hat dann irgendwie WoW gezockt oder Mayonnaise gegessen oder sowas. Und dann ist der rausgekommen und dann ist oft einer war weg. Ich habe zwei Toaster reingetan und ich kam zurück und einer war raus. Und dann dachte ich mir, gut, das ist halt mein Beitrag an den Toaster-Gott einfach so. Das ist halt der Toaster-Goblin, der muss halt auch befriedigt werden. Und irgendwann hat meine Mutter mal diese Küchenzeile, auf denen es stand, so sauber gemacht und hintergerückt und stellt sich raus. Tausende Toast. Eine Toastlandschaft. Ja, wir haben eigene Kulturen. Wir haben angefangen, irgendwie Weihnachten zu feiern. Ja, aber in den Zwischenraum zwischen dieser Küchenzeile und der Wand sind die Toaster reingefallen. Hä, was ist das für ein Toaster? Und dann waren da wirklich bestimmt 20 Toast und so. Und du warst jetzt zu dumm, es war ein Einschlitztoaster. Du hast da hinten noch einen zwischen Wand und Toaster reingeschoben. Komischerweise hat meine Mutter auch direkt gewusst, dass ich es war. Und so, dir ist nie aufgefallen, dass ein Toast fehlt. Und ich dachte, ich hatte nur einen Toast rein. Ich dachte, das wäre ein schwarzes Loch. Ich dachte, es ist der Tribut an den Toastgott. Bei mir ist es kontinuierlich, zu wenig PS in Dingen, habe ich das Gefühl. In dir selbst. Am Wochenende war ich beim Friseur und dann ich habe eine Frisur, wo man rasieren muss, wo man halt auch so einen Rasierer hat und dann nimmt die Friseurin einen Kamm. Echt? Seitlich oder was? Ja, hinten auch. So nimmt die einen Kamm und dann rasiert die darüber weg. Und dann, der erste Rasierer wurde angesetzt, dachte ich mir, das ist der coolste Part, der macht am meisten Spaß. dann freust du dich den ganzen Monat drauf. Endlich wieder der Rasierer. Sie kommt den Rasierer an und macht den an und dann kommt zu folgendem Geräusch. Und er geht aus in meinen Haaren, was massiv wehtut, weil dann diese Scheren stecken bleiben und das ausreißen. Die sagt, okay, sorry, ich nehme einen anderen Rasierer. Der andere Rasierer macht den an, also mega, viel zu leise schon für den Rasierer, weil so ein Riesending geht auch aus. Und das war dreimal über der Fall, dass der Rasierer an meinem Kopf einfach ausgegangen ist. Ja. Das ist aber, das beschreibt mein Leben ganz gut. So wie bei dir, dass das Toaster vielleicht ein bisschen zu krass ist, dann der Toaster. Das stimmt, bei mir ist vielleicht zu krass einfach. Ja, ich glaube, wir gleichen uns da ganz gut aus. Das, was bei dir zu viel ist, ist bei mir zu wenig. Da habe ich schon mal erzählt, aber es ist eines der lustigsten Erlebnisse meiner Kindheit. Da wollte ein Freund von mir, wollte mal Roulette spielen und hat sich so ein Casino-Brettspiel gekauft, wo da war dann Roulette drin und Billard und alles und so kleine Ausfassung. Und hat auch so eine Roulette-Scheibe. War so Plastik auf Plastik, das hat nicht so gut funktioniert, deswegen hat er sie geölt. Das Drehding? Genau. Deswegen hat er es geölt und dann hat er so angefangen zu drehen und es hat sich brutal schnell gedreht. Es hat nicht mehr aufgehört einfach so. Und wir saßen da irgendwie und haben uns irgendwie unsere T-Shirts schwarz angemalt, so frackmäßig, wollten cool im Casino sein. Und dieses dreht sich, wird immer schneller und hebt ab. Ihr habt eure T-Shirts, ganz kurz, ihr habt eure T-Shirts schwarz angemalt. Es war Casino-Nacht bei uns in der Siedlung. Mein Gott, hat Casino nicht verstanden. Immer auf die demütigendsten Punkte der Geschichte zu konzentrieren. Und irgendwann dachte er sich, scheiß drauf, und hat ein Lineal so reingesteckt und hat es dann so wie so ein Lineal in die Speichen von einem Fahrrad so in dieses Roulette-Ding so um es anzuhalten. Das finde ich ein geiles Sketch. So ein Casino-Tisch, wo das gedreht wird und dann hört es einfach nicht auf, das beim Roulette zu drehen. Aber in einem richtigen Casino dreht sich das ja durchgehend. Das hört ja nicht auf. Doch. Nein. Doch. Nein, nein, nein, nein, nein. Klar, das ist Sinn. Nein. Du schnippst die Kugel rein und die Kugel findet dann ihren Platz. Aber das ganze Rad dreht sich weiter. Und dann nimmt man die Kugel aus dem drehenden Rad und schnippt die wieder rein. Das Rad selber hört nicht auf zu drehen. Ja, das kann natürlich das sein. Das kann so sein, dass es ab und zu mal wieder ein bisschen angewemmelt wird, damit es nicht aufhört. Aber an sich hört das nie auf sich zu drehen. Mal wieder der Beweis, dass Recherche jeden Drive aus jedem Gag nimmt. Das war weniger Recherche, sondern Wissen. Grundwissen. Deine Fakten. Du mit deinen scheiß Drecksfakten. Hast du mal Bock auf Casino irgendwie? Du bist jetzt 21 bald? Ja. Hast du Bock mal? Ja, ich war schon mal im Casino. Ich war in Las Vegas und da habe ich mal, obwohl ich viel zu jung war, gespielt. Und dann hat man, es gibt viele Fotos von diesem Urlaub und auch speziell von diesem Abend, wo die rückblickend komisch aussehen, weil ich bin halt so ein 14-jähriger Junge, der schon sehr groß war, ungesund groß. Und deswegen wurde ich wahrscheinlich nicht ertappt und wurde nicht sofort weggenommen von den Slot-Machines. Und dann saß ich da und am Anfang sieht man noch so, yeah, Vegas, mit so einem Mickey-Maus-Shirt, geil, alles klar. Und dann gibt es halt diese Bilderstrecke von diesem Abend, wo ich im Casino war und immer frustrierter werde, irgendwann auch so anfangen, so Drinks in der Hand zu haben und es plötzlich so immer zusammengesackt da vor so einer Slot-Maschine sitze und irgendwann auch so gefühlt so eine Zigarette im Mund, so Augenringe, so Vegas, alles, was wie Vegas ein Leben kaputt machen kann, als bei mir in einem Abend geschafft. Ich glaube, das könnte man gut auch, dass extrem. Man immer so dein Cash einblendet, wie viel du hast. Mein so. Downfall. So 100 Dollar und dann so 80 Dollar, 70, minus 20, minus 80, minus 400. Nein. Wie so ein Film, wo man so über Jahre lang ein Leben zerfallen sieht, war an diesem einen Abend halt einfach. Am Anfang noch geil und dann immer zusammengesackt davor diese Slot-Maschinen. Ja. Casino finde ich ganz cool. Ich würde mal gerne pokern in einem Casino. Ah, ich glaube, da wirst du komplett abgezogen. Kann gut sein, aber ich würde es gerne mal probieren. Ich glaube, alle Leute, die professionell Poker spielen, die versuchen gar nicht so zu spielen, dass sie andere Profis schlagen können. Nee, die wollen die einfach leihen. Die wollen Stefan Tietze aussaugen. Ja, genau. Die legen sich einen Spielstil zu, mit dem man bestenfalls mit den Profis überhaupt nicht kollidiert, sondern nur die Trottel aussehen. Ja, das ist auch sehr einfach, weil die immer die gleichen Fehler machen, weil es einfach ein Spiel ist. Das versteht man ja irgendwann. Ja. So, ich habe im Monopoly, würde ich auch irgendwann gewinnen, wenn man das häufiger spielt und so ein paar Kniffe kennt einfach. Es ist halt echt interessant, weil es auch so ein bisschen ein Skillspiel ist, aber Poker online war ich mal ganz gut so, oder? Also wenn es um Spielgeld geht, komischerweise, ja, aber das da gewinnt man dann immer was. Aber das ist auch Quatsch zu spielen, weil du kannst halt nicht spielen, weil es geht ja darum, dass du dein Geld beschützt. Ja. Und im Moment, wo du kein Geld hast, spielst du ja anders und das ist kein Spiel mehr dann. Ja. Das macht keinen Sinn. Verstehen viele nicht. Ja. Ich glaube, das versteht so ziemlich jeder. Nee, das verstehen viele nicht. Ich habe schon mit vielen Leuten darüber gesprochen, aber da kommt einfach nur Bullshit zurück. Was mir gerade eingefallen ist, das kommt oft im Leben, nur Bullshit. Sorry. Guinness Buch der Rekorde, glaube ich, der lameste Guinness. Was ist der lameste Guinness Buch der Rekorde-Eintrag? Wo dir jemand sagt, so, ey, ich stehe im Guinness Buch der Rekorde. Echt krass, wofür denn? Für den lamesten und was du dann sagst, der Rekorde-Eintrag. Für den Menschen mit den wenigsten Guinness-Rekorden der Welt. Stefan Tietze, null. Stefan Tietze und 400 andere Menschen. Ja. Mehr andere. Wesentlich mehr. 400 Millionen andere. Nee, mehr. Milliarden. Wie viel? 3. Milliarden 10. Menschen? Wie viele haben keinen Eintrag, meinst du? Nee, aber oft ist es ja sowas wie größtes Publikum bei einem Baseballspiel. 120.000. Und dann sagst du, ich stehe im Guinness Buch der Rekorde. Nee, tust du nicht. Doch, ich war bei dem Baseballspiel. Ach so. Ja, das zählt aber nicht. Nee, die ja, aber das zählt trotzdem. Nö. Ja. Die komplett imaginäre Person, die ich gerade gemimt habe, geht davon aus, dass man durch... Ist ein ziemliches Arschloch. Ich hasse solche Leute, die man sich vorstellt. Wie seine Gedanken kommen die einfach. Irreal sind. Nee, wer für mich lameste Guinness Buch der Rekorde-Rekord ist, ältestes Tamagotchi. Ach. Und da war wirklich, weil ich gesagt habe, ich bin der erste Mensch mit dem City-Roller. Und dann war Guinness Buch Rekorde so Eintrag, so Kapitel, Kollektionen und Sammler und so. Also generell schon mal die langweiligste. Weil da ist dann so, größte Kollektion von leeren Chipstüten, 202. Ja, wow. Größte Kollektion. Danke, Rainer Kalmund. Ui. Wir müssen noch mal ein paar das popkulturelle Gags machen, einfach, wo man die Masse mitnimmt. Und da war halt so, weil ich halt einfach zufälligerweise die erste Person der Welt war, die einen City-Roller hatte, war dieses 15-jährige Mädchen, stand halt zufälligerweise an der ersten Stelle, als der Spielzeugladen an dem Tag aufgemacht hat, an dem es zum ersten Mal Tamagotchis gab. Und war so ein Foto von der, die so einen Schlabberpulli anhat, 15-jähriges Mädchen, Pferdeschwanz, stand da so, völlig unbeeindruckt mit ihrem Tamagotchi, so, und war halt dann ältester Tamagotchi, so einfach so, I don't give a fuck, I don't care. Ich glaube, die meinen damit, was am längsten überlebt hat. Nee, einfach, das war Sammler. Das war Kategorie Sammler, einfach das Älteste. Also, ich dachte, älteste Vase. Ich dachte, Tamagotchi meint das Lebewesen da drin. Und du sagst, ältestes Tamagotchi. Nee, und Gerät. Sie hat so lange gepflegt, Gerät. Dass es nicht gestorben ist. Nee, Gerät. Das wäre dann unter Videospiele. Ich glaube, es geht ums Gerät. Da waren dann so Kategorien wie älteste Vase der Welt. Ja. Ältestes Werkzeug der Welt, bla. Tamagotchi ist seltsam. Ich habe auch so viele Tamagotchis also sterben lassen einfach. Weil aber kann man die resetten oder ist das Gerät dann kaputt? Nee, du kannst es dann resetten. Ach, das ist scheiße. Ja, oh, das wäre geil gewesen. Nee, man müsste es so machen, dass es einfach dann das Gerät kaputt ist. Das wäre so evil. Weil wenn du es resetten kannst, doch doof. Kinder wären traumatisiert, wenn wir Spielzeuge machen würden. Ja, aber besser aufs Elternsein vorbereiten. Dann können die schon hier mit 8 ein Kind kriegen. Ist doch super. Stimmt, ich habe auch oft bei meinem Kind den Reset-Knopf gesucht. Bei meinem bei einer Kinderleiche. Game over. So am Kindersarg. Was tun sie denn da? Ich weiß, es ist eine schwere Zeit für uns, ne? Der Reset-Knopf. Es ist aber oft kann man so, ausspielen, ihr kriegt selber zu. Ich meine, du kennst ja Pfannkuchen, ne? Jeder macht mal ab und zu Pfannkuchen, macht so Teig und jeder weiß, der erste Pfannkuchen sieht richtig scheiße aus. So, weil da ist dann zu viel Öl drin, das ganze Öl ist dann von oben oder. Ja, ist die Frage, so, ob der so scheiße aussieht, wenn man weiß, der wird scheiße aussehen und man gibt sich extra keine Mühe. Nee, ich glaube, es ist einfach, weil du hast noch nicht genau die richtige Menge und es ist noch zu viel Öl und dann bahnt sie dir und dann geht Öl, fließt über den Pfannkuchen und es sieht dann scheiße aus. So. Ja, ja, da denkst ja, du, komm, brat ich weg, gebe ich dem Hund kein Ding. Ich glaube, so würde ich bei meinem ersten Kind auch denken. So, das erste Kind, so, ja, ich mache eh alles falsch. Scheiß drauf. Das zweite Kind, Nadja, komm schon, bitte, du bist das Glück der Familie. Aber das erste Kind, komm, das geht doch eh kaputt. So. Du kannst ja nicht alles. Das ist der erste Name, der dir jetzt eingefallen ist. Ich finde, das ist so spannend. Ich glaube, am meisten. Was soll ein unverfänglicher Name sein, damit sich niemand angesprochen fühlt, außer alle Nadjas da draußen? Ich muss ganz ehrlich sagen, liebe Grüße. Ich glaube, am meisten verrät man über sich selber, also was tief in die. Ich finde es sehr spannend, zu Menschen durchzudringen. Weil mittlerweile bahnt man macht so viele um sich herum, bahnt man sich so viele Hüllen und Masken. Ich glaube. Die Sachen, die dir als erstes einfallen, so die ersten Namen, die du benutzt, die ersten Städte, die dir einfallen, wenn du improvisierst. Ich glaube, improvisieren sagt am meisten über dich aus. Assoziieren, ja. Assoziieren, genau. Also schnelles Improvisieren, Assoziieren von Dingen. Ja, gibt's ja auch, also so klass psychoanalytische Möglichkeiten, einfach, dass dir gewisse Sachen, Jung hat das gemacht, dass du so Sachen sagst und dann musst du sagen, so Mutter. Und dann okay, ja, genau, also genau. Kann man sich zum Beispiel in dem Film A Dangerous Method anschauen mit Keira Knightley, wo die das machen und wo Knightley. Dann auch einmal der ich glaube der Puls oder so gemessen wird und dann die Zeit, wie lange jemand braucht, um zu antworten. Ob das Humbug ist, weiß ich nicht. Bist du bereit? Ich muss die Assoziation sagen. Ja. Mal gucken, was schreibt mal in die Kommentare, was aber ihr glaubt, was es über Florentin aussagt. Ich bin jetzt aber nicht ehrlich, weil jetzt sage ich irgendwas Lustiges, weil ich denke, ich muss lustig sein. Sei mal ganz ehrlich, nein, du musst ja schnell sein, so schnell fallen dir keine lustigen Dinge ein. Ich sage jetzt Waffeleimer, egal was du sagst. Okay, gut, dann abstrahiert das, dass es lustig gemeint ist, gut. Aber... Okay, denkt euch bei jedem Begriff eine lustige Antwort, weg. Lacht laut und dann kommt die richtige, okay. Und denkt euch trotzdem mal, bei ihm ist die Ironie weg. Und, okay. Ja, okay. Boah, das ist schwer. Buch. Lesen. Ich bin ein Genie. In deinem Inneren bist du ein unkreatives Arschloch. Gut. Feuerlöscher. Feuer löschen. Okay, in deinem Inneren bist du ein Mensch, den ich nicht kennenlernen will. Mit dem will ich auch kein Gespräch mehr führen. Also, wow. Was hat dein Inneres heute beigetragen? Der Therapeut verlässt das Zimmer. Ey, ohne Scheiß, du bist so langweilig. Fuck you. Es geht weiter. Okay. Beruhige dich ein bisschen. Land. Stadt. Fluss. Flüsschen. Nuss. Nüsschen. Bus. Busen. Okay. Wir brechen an der Stelle ab. Satzzeichen. Komma. Fragewort. Warum? Wessen? Dessen? Hobby. Hobbit. Charaktereigenschaft. Schwierig. Tod. Leben. Liebe. Hass. Sex. Cool. So, das war das Interview mit dem 12-jährigen Florentin. Vielen Dank für die Antworten. Wir können mal gucken. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was das jetzt aussagt. Ja, ich will eure vollständige Analyse. Cool. Aber du bist mit dem rein. Cool. Puh, ja, das kann tatsächlich eine Menge aussagen. Cool. Ja, cool. Wow, Sex Machine. Florentin. Ich fand den Nuss-Nüsschen-Moment auch. Oh, Nüsschen. Schon nicht so schlecht. Boah. Okay. Wollen wir es andersrum machen? Okay. Ich bin ehrlich, ich habe da keine Geheimnisse. Ich hau einfach Geld raus. Glück. Ziel. Leben. Tod. Tarkan Bhaji. Fein. Fein. Das Ding ist, ich hätte primär nach einem Wort mit F gesucht, weil ich schon angefangen habe. Russland. Krieg. Burg. Ritter. Einsamkeit. Okay. zur Kenntnis genommen. Das Wort, ich habe das Wort zur Kenntnis. Sex, cool. Einsamkeit, okay. Das Podcast. Der Test ergibt, dass wir einfach keine Persönlichkeit haben. Oh, wow. Oh, wow. Okay. Geht's weiter? Ja. Teller. Waschen. Mutter. Vater. Penis. Vagina. Vagina. Penis. Feuerlöscher. Feuer. Florentin. Freund. Oh, oh. Oh. Naja, wie viel ist da jetzt Ehrlichkeit dran? So, oh, wenn du gegenüber von mir sitzt. Dankeschön. Oh. Sie sind damit geheilt. Sie sind damit offensichtlich krank. Schwer krank. Ich glaube, das ist doch. Man kann sich auch schnell Dinge überlegen, so. Das ist auch Quatsch. Also, die müsste ja, man so nach einer gewissen Sekundenzeit einfach auch abbrechen. Ja, aber deswegen hat Jung ja auch die Reaktionszeit gemessen. Und wenn du halt länger als halbe Sekunde nachdenkst, ist eh egal, was du danach sagst. Oder wahrscheinlich. Vielleicht hast du auch noch ein Problem. Also, vielleicht sind dann die spannenden Wörter, wo du nichts direkt zu sagst. Ja, natürlich, ja. Ja, ja, gut. Natürlich, sagt er. Als wäre das ein bekanntes Problem für ihn. Naja. Ja, aber schon spannend. Ja, schon interessant. Schon spannend, ja. Im Legoland gab es auch, das beste Spielzeug im Legoland. Allein deswegen würde ich noch mal gerne ins Legoland fahren. Vergiss die ganzen Mini-Welten da irgendwie, Schloss Neuschwanstein in Lego und so und die ganzen 4D, 5D, 8D abgefuckten Dimensionsriss-Achterbahnen. Nee, das beste Spielzeug im ganzen Legoland war ganz einfach eine große Rampe, die ungefähr so bis zum Stirn geht, wenn man ein Kind ist. Und da konnte man dann so seine Lego-Autos draufstellen und dann gab es so einen kleinen Block, der so hochgeschoben wurde, sodass die Lego-Autos nicht runterfahren. Mhm. Und dann konnte man dann auf den Knopf drücken und dann hieß es 3, 2, 1, dann wurde der Block runtergezogen, sodass alle Autos dann die Rampe runterfahren konnten. Und dann konnte man sehen, wessen Auto als erstes ins Ziel geht. So. Ja, cool. Und dann konntest du immer dein Auto umbauen. Dann konntest du immer gucken, was bauen die anderen? Dann baust du 3 Räder, 4 Räder. Wie verändert sich das? Da bin ich ein bisschen schneller gefahren. Größere Räder, schmälere Räder. Kleiner, größer, mehr Gewicht, weniger Gewicht. Rausgehen, Ausgang. Ausgehen, raus. Cafeteria. Rausgehen, Kantine. Mutter verloren, Hilfe. Und das war mega geil. Ey, ich habe da so viel Zeit damit verbracht, weil es so Spaß gemacht hat. Ja, das verstehe ich. Ist ein cooles Prinzip. Gegen alle anderen Kinder halt. So, du denkst dir, scheiße. Ich mag auch dieses Gegen, ganz gerne. Richtig eigentlich. Gut. Das Problem war, irgendwie so ein Junge, mit dem ich mich dann angefreundet habe, dessen Trick war einfach nur ein Rad zu nehmen. Kein Auto zu bauen, sondern nur ein Reifen. Es ist leichter. Und der hat immer gewonnen. Aber warum? Weil der hat gewonnen. Weniger Reibung wahrscheinlich, weil da kein Stuff dran ist. Kann sein. Tendenziell würde ich eher Geschwindigkeit. Masse sagen, weil dann ist ja aber da hast du Trägheit der Masse, dann braucht das sehr lange, bis es überhaupt losfährt. Ja, das ist offenbar! Aber du hast halt, die Erdanziehungskraft wirkt halt mit 0,81 Meter pro Sekunde, keine Ahnung. Weiß ich nicht genau, ziemlich genau könnte das sein. Und dann kann es ja, muss es ja, wenn es auf eine gewisse Masse wirkt, auf eine lange Strecke ist Masse bestimmt besser. Ne? Ich weiß nicht, wie lange die das war, aber cool. Er ist richtig cool, er hat richtig Spaß gemacht. Und ich dachte immer so, der kann doch nicht gewinnen, nur mit seinem Reifen. Und der hat trotzdem immer gewonnen. Also ich dachte mir, ich baue das geniale Konzept mit Luftwiderstand und dann so vorne dünn und hinten dick und tschuh. Aber es hat nicht funktioniert. Aber ja. da wird mich mal die perfekte Lösung interessieren. Wenn da so ein Ingenieursteam sich dran setzt und alle Legosteine analysiert und guckt so, was ist das perfekte Lego-Auto, mit dem man die beste Zeit schafft. Das fände ich richtig cool. Ist ja eine gute Metapher fürs Leben so. Wenn man sich fragt, warum ist Leonardo DiCaprio so erfolgreich? Warum ist Munch so ein toller Maler? Warum war Hitler so ein toller Anführer? Ja. Man kann sagen, sie haben einfach das Rad. Sie sind einfach das Rad. Sie erfüllen einfach den Zweck. Sie sind genau dafür geschaffen. Das geht mir zu weit. Sie sind das Rad. Okay. Ich bin dabei, kann man es ganz gut belassen. Okay. Ey, und im Legoland gibt's Pommes in der Form von Legosteinen. Und da dachte ich mir, Viele sagen jetzt unnatürlich. Viele sagen unnatürlich, widerlich, Kapitalismus. Ey, und der Legoland war der beste Tag meines Lebens, glaube ich. Habe ich dann so Pommes bekommen und Schnitzel. Und dann bin ich auf dem Weg, war ich so aufgeregt wegen den Pommes-Legosteinen, dass mir das Tablett runtergefallen ist. Alle Pommes kaputt. Die haben sich so zusammengebaut irgendwie. so einem Galgen, komischerweise. Und es war mega abgefahren. Aber dann kam so eine Mitarbeiterin und so, ach, Kartoffel. Ist gar nicht schlimm, so hier kannst du dich nochmal neu anstellen. Ich dachte mir, ich liebe es hier. Ich dachte mir schon so, oh nein, jetzt habe ich alles kaputt gemacht, jetzt werde ich bestraft und so. Nee, kein Ding. Mehr. Ich fahr da nochmal hin. Scheiß doch auf meine Unterlassungsklage, mein Gott. Ich bin in 200 Meter ist eine Menge. In zwei Wochen bin ich in Orlando und da habe ich eigentlich Bock, dann in Universal Studios zu fahren. Da gibt es eine Harry Potter Welt, da gibt es eine King Kong Welt, da gibt es, was ist noch von Universal? Die bestimmt viele Sachen, coole Sachen. Was machst Sachen. Du denn in Orlando? Habe ich schon mal erzählt. Ich bin für Star Wars Celebration in fucking Orlando. Ja? Orlando, Florida. Und was wird da genau zelebriert? USA. Der neue Film. Der kommt da raus? Nee. Pressetour, oder? Der Welt kommt Presse, Leute. Und da kommt der Regisseur und die Produzentin und so. Und du darfst dann Fragen stellen bei so einem Panel, oder durchaus. Was? Unter anderem, ja. Aber du... In meinem Podcast bin ich da. Antenne Alderaan, hör doch mal rein. Neue Folge Out Now. Wir können da vielleicht ein paar Fragen stellen. Aber da dürfen dann alle den Finger heben und dann kommen drei ran von drei. Ja gut, okay. Aber ich bin massiv groß, trage mein orangenfarbenes Weste und werde penetrant Fragen stellen. Ich glaube, das führt schon hinaus. Hat Chewbacca eigentlich eine Hose an? Nee, klar, ne? Nein. Nee. Nein. Drunter vielleicht, unter seinem Fell vielleicht. Aber sieht man da den Dengel eigentlich? Nein, der hat zu viel Fell. Und die pflanzen sich mit Gedanken fort. Ey, was auch viele, wo wir gerade dabei waren, was viele bei einem sagt, ich finde, ich war neulich in einer Notsituation und Leute um mich herum waren in Panik. Und, lass ich mir raten, dir ist dein Hut runtergefallen. Was ist für dich eine Notsituation? Ich war in der Bahn und dann plötzlich ist sie stehen geblieben, in U-Bahn. Und dann war die im Tunnel stehen geblieben und es kam Rauch rein. Und Leute, eine Frau wurde ohnmächtig, instant. Keine Ahnung, wie das möglich war. Ich glaube, das ist ein ganz anderes Problem. Dass es aus Filmen so gelernt hat, dass immer eine Frau, ja, genau, immer Statist im Hintergrund, immer ohnmächtig mit wird. Mit dieser Hand vor der Stirn. Was, hat die die Hand gemacht? Nein. Diese Handrücken auf das Stirn? Eigentlich was so, macht man? Warum macht man das? Ich glaube, weil man es gelernt hat aus Filmen. Ja, okay. Und andere Frauen fingen an zu husten, andere Männer fingen an zu husten. Und dann kam so eine Durchsage, ja, sorry, wir bleiben hier nur ein bisschen stehen. Und diese Rauchentwicklung kommt von der Bremse, der defekten Bremse des Zuges vor uns und so weiter. Ganz komisch so. Und dann war so ein Mädchen neben mir, das hat dann so gefragt, sollten wir den Notknopf betätigen, den Notruf? Sollten wir, wann sollte man denn dann den Notruf betätigen? Das hat das Mädchen dich gefragt. Dich gefragt, alle. In die Runde gefragt. So. So, Leute! Es war so ein bisschen wie so eine komische Situation, wie so eine Zombie-Apokalypse, wo sich so eine fremde Gruppe an Menschen trifft, die plötzlich so eine Zweckgemeinschaft gründet. Und man sah dann plötzlich den einen mit der Typ mit dem Skateboard, das Mädchen neben mir, der Typ mit den Kopfhörern. Mit den Samurai-Schwertern auf dem Rücken. der eine Schwarze, ach, der stirbt eben. Genau, komm, ja. Lass mich. Aber wo in der Hierarchie hast du dich da angesiedelt? Ich war der coole, sich zurücklehnende Typ, der gar nichts davon mitbekommen hat, weil er die Kopfhörer auf hatte tatsächlich. Aber du bist so der Street-Smarte, so der dann so sagt so, oh, das Schloss geht nicht auf. Und du dann so mit deinem Zahnstocher, den du immer in den Mundwinkel hattest, dann so das Schloss aufmachst. Ein Strohhalm, ja. Ein großer. So sehe ich dich auch eigentlich. Nee, ich gebe dann immer so Sachen gebe ich rein, wie die Hebelwirkung, solche Begriffe gebe ich dann immer rein. Und dann kam es dann zur Situation, dass sie mich halt gefragt hat, wann sollte man den Notruf. Und dann dachte ich mir, habe ich darüber nachgedacht, weil das war eine spannende Frage. Und dann habe ich ihr fast gesagt, ich habe es gedacht, wenn du diese Frage stellst, wahrscheinlich noch nicht. Wenn man die Frage stellt, sollten wir jetzt den Notruf betätigen? Ich dachte genau andersrum. Sobald du die Frage stellst, dann schon. Nee. Sobald du noch darüber nachdenkst, ob man das sollte. Ja, wann denn dann, wenn du nicht mehr drüber nachdenkst, sondern in Panik wegläufst? Ja, genau, wenn du Panik hast. Du musst doch drüber nachdenken können, damit du die Aktion koordinieren kannst. Ja, bei dir, nach deinem Logik, würde überall Stau sein. Alle Bahnen würden anhalten so. Weil natürlich, ist das nichts passiert. Ist doch ein bisschen Rauch kommt rein, so ein paar Leute sind ein bisschen am Husten. Ja, wenn du den Notknopf drückst, dann passiert ja auch nichts. Dann also, hält die Bahn an. Du meinst die Notbremse oder was? Ja, dann ja, die ist Quatsch natürlich. Ja, aber da ist so ein Knopf, so ein roter Notknopf. Ich glaube, dann hält es erstmal an. Und dann kommt dann kommen die Rettungskräfte, dann kommen der Typ kommt dann von vorne raus, der Schaffner, und kommt dann hinten rein. Sowas halt. Da werden so Automatismen in Gang getreten. Ich frage mich sowieso oft, wann man die Notbremse ziehen soll. Weil ich denke, also womit ich immer rechne, das Kopfkino, das bei mir abspielt, ist vor allem Amoklauf. So, wenn ich im ICE laufe, Amoklauf, so was würde ich machen? Tipp, ich würde mich über den Stühlen in der Gepäckablage hinter Gepäck verstecken. Tipp, seid immer die, die den Amoklauf ausüben. Richtig. Ja, hab immer mehr Waffen als der Amokläufer dabei. Sei der Amokläufer. Aber dann denke ich mir, das Dümmste, was man in der Situation machen kann, ist die Notbremse ziehen. Weil das ist ja die einzige Nothandlung, die man als Passagier tätigen kann. Aber das ist ja mega dumm, weil dann die Bundespolizei halt irgendwann dann die Gleise entlang sprinten muss, um dann zu dem Zug zu kommen oder die SEK oder was auch immer, was dann da eingreift. Ja, ja. Das ist doch viel besser, wenn der in den Bahnhof einfährt und da die Polizei direkt zugreifen kann. Oder? Oder die Krankenwagen und so. Da müssen die alle durch die Pampa laufen. Das ist doch mega bescheuert. Aber du siehst ja, vielleicht, ja, wenn jemand vor die Gleise fällt und dann so, hey, ihr da drin, Notbremse. Bitte was? Wenn jemand vor die Gleise fällt? Aber dann sieht es doch auch der Schaffner als erstes und fährt gar nicht erst los. Der hat doch. Ich sag mal, in Theorie, dass die so einen Alarm haben, wenn die sehen, da liegt was auf den Gleisen oder so. Dann haben die doch so einen Alarm. Gestern ist auch so ein Mann, ein Trottelmann, einfach so auf die Gleise gelaufen. Dann war da so eine Straßenbahn, die hat ihn fast umgefahren einfach, weil er das nicht gesehen hat, weil er auch Kopfhörer im Ohr hatte. Und dann hat die Bahn hat halt diese eine Hupe, ich nenne es mal Hupe, aber die ist nicht hupenwürdig für ein großes, mächtiges Gefährt. Das ist nämlich dieses Klingeln, ja. Dieses, wo man sich dachte, naja, wir geben Straßenbahnen keine Hupe, wir geben denen dieses Klingeln, weil das früher in den 50er Jahren so war. In den 1850er Jahren hatten die diese Klingel, die um der Hand betätigt hat, geben wir denen jetzt immer noch, obwohl die mittlerweile 80 Milliarden PS haben. Und dann haben die, dann kommt dieses Geräusch und der Mann hat sich natürlich nicht vom Ort bewegt. So bei dem Geräusch denkst du, da winkst du noch freundlich. Ja, das stimmt. Das ist so demütigend auch. Man müsste echt so ein ja, dann, aber wirklich so eine Tonaufnahme von so einem Kind, so. Also wie sowas. Typ, so ein Typ, der ruft, hey, hau ab, du Otto, sieh da. Vor allem, das finde ich immer mega lustig. Ja. Ich habe letztens wieder eine Schlagzeile gelesen, da dachte ich mir, Potzblitz. Und zwar hieß es irgendwie sowas wie, ja, Gesetzesgericht hier irgendwo in Stockholm hat entschieden, dass Elektroautos Geräusche machen müssen. Also, dass die sind ja langsamer als Benzinmotoren, Autos und machen weniger Geräusche. Und deswegen ist es gefährlich, weil du siehst sie nicht und dann wirst du umgefahren. Ja. Und deswegen müssen die Geräusche machen. Und ich denke mir, das ist so ein wichtiger Moment in der Geschichte der Menschheit, wo man überlegt, welche Geräusche die machen. Ja. Weil jetzt wirklich noch in Millionen Jahren dieses Gesetz gilt halt jetzt erstmal. Stockholm hat halt einfach zu sagen. Und haben die sich auch für das Gesetz, für dieses Geräusch schon ausgesprochen? Das weiß ich eben nicht und ich glaube nämlich nicht. Und ich würde jetzt einfach, wirklich, jetzt können wir entscheiden. In 100 Jahren wird man sich so fragen, warum klingen die eigentlich so? Ja, weil damals Stefan Tietze das und das und sich überlegt habe. Jetzt haben wir die Möglichkeit, ein für alle Mal so. Das Motorengeräusch von Elektroautos festzulegen. Jetzt wäre mein großer Vorschlag Musik. Und zwar einfach, dass die Musik, nervig? Die innen drin läuft, wird nach außen lauter transportiert. Wenn man beschleunigt, wird es lauter. Auf den Autobahnen ist ein Höllenlärm, weil 80 Lieder einfach gerade über die A1 einfach massive Lautstärke groß über die Autobahn klingt. Aber ist wirklich das Letzte, was du hören willst, bevor du auf der A8 von dem Laster erfasst wirst, Bon Jovi? Ja, das ist mal eine große Frage. Was ist der letzte Song, den ich hören will? Der läuft bei mir in Dauerschleife. Weil, also ich habe überlegt, Staying Alive wäre gut. Ja. Also, weil es erstmal ist ein Gag, gib mir aber auch noch eine Botschaft mit, wenn ich im Sterben liege. So, soll ich aufgeben oder soll ich noch leben? Und dann höre ich um die Musik, alles klar, gut. Easy. Und so es ist auch, ist kannst es auch dir auf die Hand schreiben, auch so, bleib am Leben. So immer, wenn du dann irgendwie blutüberströmt auf der Straße liegst und denkst, sterben oder nicht? Ja, bleib ich am Leben. Das frage ich mich sowieso. Nee, und es ist der originale Beat für Leute, die die Herzen betreiben. Ich wäre für das Geräusch für die Elektroautos. Ach, du meinst, wie so, wie ich mir Jetpacks vorstelle. So, das. Aber auch nichts, weil bei Autos, das Problem an Autos ist, dass es so gleichtönig so. Aber Elektroautos kann man so. So, und so fahren die den ganzen Tag durch die Gegend. Nee, du musst ja die. Naja, haben keine Gänge, ne? Nee, finde ich nervig. Re. Du musst auch den Doppler-Effekt mitdenken, natürlich. Ja, das stimmt. Hast du nicht gemacht? Da, wie geil das wäre. Wir können das jetzt festlegen, wie Leute sich fühlen. Das ist, ich glaube, bevor diese, ich will da noch mal was zu sagen. Ich will ein Vetorecht haben für diese Entscheidung. Oder einfach ich so, will, so dass ein, meine Meinung zumindest gehört wird. So ein Schreien, so ein Auto, Elektroauto. Wie so ein Wal, der an dir vorbeifliegt. Ja. Fliegt vor allem. Aber am Ende wird es dann ganz. Aber am Ende wird es dann wahrscheinlich ganz pragmatisch so, Honda Qashqai, einfach wie so ein Pokémon. Kauft Hondas. VW Golf. Daihatsu Sonnerstar! Ja, ich glaube, es ist wieder sowas wie, ich werde dich sowas von töten, wenn du jetzt da vorbei auf meiner Pumpe läufst. Wenn du zur Seite bitte, guck zur Seite bitte. Guck wenigstens auf den Zebrastreifen, wenigstens. Guck wenigstens nach links und rechts. Guck nach links und rechts. Kauf diesen Honda. Ciao. Runter von der Straße bitte. Also hey, wir haben noch... Nice ass. Wir haben noch so viele offene Fragen, was das angeht. Dieses Kapitel ist für mich noch nicht abgeschlossen. Aber das ist spannend. Das ist spannend. Und ich würde mich da auch mal ein bisschen informieren. Und dann würde ich nächste Woche ein paar Experten zu Rate ziehen. Aber was ich mir, es ist ja wirklich so dieses. Ja. Ich bin gerade beim Motorgeräusch. Ist kurz ein Trigger angegangen bei mir. Und zwar habe ich jemanden getroffen auf einer Party. Und ich habe mittlerweile das Ziel, dass ich, wenn ich das Gefühl habe, diese Gespräche bringen mir gerade nicht so viel weiter und es führt gerade nicht zu nichts, dass ich das Spannendste aus der Person herausfinden will, was ich am spannendsten finde. Mhm. Vielleicht das zumindest, das ist mein Ziel für das Gespräch, das für mich am spannendste an ihm herauszufinden oder an ihr. Ja. Und ich habe bei einer Person, ultra boring, hat auch sehr langsam gesprochen, so ein sehr, sehr langsames Gespräch, wo man direkt sagt, okay, ciao. Und diese Person hat mir plötzlich erzählt, dass sie für Mercedes die Bachelorarbeit schreibt, und zwar über die Motorengeräusche. Aha. Und zwar ist diese Person bei Mercedes angestellt und soll herausfinden, hat die Bachelorarbeit darüber geführt, wie das Motorengeräusch verbessert werden kann. Heißt, er baut dann so kleine Dinge ein, so teilweise einfach nur so, man denkt ja, Autos sind maximal funktional. Denkt man ja immer so, auch wenn man sich gerade in den Motorraum schaut. Aber er baut dann so kleine Dinger da rein, die helfen, das Motorgeräusch von einem zu einem angenehmeren zu machen. Aha. Indem er dann einfach so kleine Hindernisse einbaut für die Frequenzen und Schallwellen. Er ist einfach dafür da, um das maximal angenehmste Motorgeräusch zu machen. Aber ist es ohne dann auch den Motor zu verändern. Ist es dann auch so ein psychologisches Ding, so welche Geräusche für den Fahrer am angenehmsten sind? Es ist Audiodesign. Nur um Lautstärke. Es ist Audiodesign. Okay. Es geht nur um, also es geht darum, wie gesagt, das Auto muss schön aussehen, also muss es auch schön klingen. So. Ja. Wenn man Mercedes kauft, kauft man auch den Klang mit. Klar. Und entweder man macht es lauter oder man macht es höher, tiefer oder voluminöser. Ich finde das total geil, einfach diese Vorstellung, dass da wirklich offenbar Leute sind, auch Audiodesigner, die daran arbeiten, dass der Klang am coolsten ist. Auch dieses Geräusch, wenn man die Autotür zumacht. Hat jeder ein ganz, ganz spezifisches Geräusch vor Ohren, so kluck. Ja. Das kann man gar nicht nachmachen. Kluck. Nee. So, und das, glaube ich, wird auch Design, genauso wie bei Chips-Firmen, auch so dieses Geräusch, wenn man reinbeißt, so auch so designt wird. Ich weiß nicht genau wie, aber das ist auch wichtig. Florentin Will schafft es, die Chips am Klang zu erkennen. 4 von 5 Versuchen müssen hinhauen. Ryan Gosling. Kann ich dran riechen? Ryan Gosling, was sagen Sie? Kann ich dran riechen? Will er schaffen oder will er es nicht schaffen? Das ist Florentin Will, 14 Jahre alt, aus Ebersberg. Ich denke, dass er... He looks very fat. Er sieht ziemlich fett aus. I mean, all those streams of sweat running down his Träume. So I think that he's very capable of being a fat fuck. Shirts? So it is perfect for him. And I ganz think... Kurz. Haben Sie gerade Dreams oder Shirts gesagt? Shirts, I said Shirts. Okay, and, also er sagt, dass die Shirts so aussehen, als ob sie von Schweiß durchtränkt werden. Actually, on the set of La La Land, we ate a lot of chips. Bei La La Land waren, crisps, haben wir sehr viele Chips gegessen. It was very tasty. Und es war sehr, sehr lecker. So, thank you for the Oscar again. Vielen, I think he will Dank do it. I think he will do it. I think he's capable. Peter, he's a great guy. And I think Peter, because if somebody's fat enough, that fat, he's committed to being fat and to eat chips all his life. And I think it's great. So, go ahead. I think you'll make it. Great. Los, mach das. Du schaffst es schon. Thank also, you. Ryan Gosling sagt, du schaffst es. Thank you. Wir legen los. Wetten. Top. Die Wette. Das. Und die erste Chipsorte, bitte. Kann ich es nochmal hören, bitte? Ja. Das ist, ich glaube, ich hab's, ich glaube, ich weiß es. Das ist Funny Frisch Sour Cream Chips. Absolut richtig, einen großen Applaus. Wow. Okay. Okay, halt die Konzentration an. Deine Probe hat auch wunderbar funktioniert. Ja. Wir kommen zu Chipsorte 2. Ja, ich glaube, das ist ganz klar, dass Cindy Pringles Hot and Spicy. Yes! Pringles Hot and Spicy. Wow, das kann er wirklich gut. Aber gut, man sieht es ja auch ein bisschen ihm an. Die nächste Chipsorte. Bling. Jetzt habe ich kurz mich geräuspert. Kann ich es nochmal hören, bitte? Ja. Mein Magen knurrt auch ein bisschen. Auch im Publikum bitte ganz ruhig sein. Das erfordert Konzentration. Und nichts vorsagen, bitte. Pringles! Okay. Alles klar, wir machen's. Nochmal hören. Bling! Das ist schwer. Das sind Fritz-Sticks. Richtig! Absolut richtig! Wow! Was wir hier erleben! Okay. Ryan Gosling steht. Yeah, I think it's great that he's come so denke, far. Ich find's wirklich super, and I think that he will go even und further ich glaub, and er wird's win auch noch this schaffen, election. Auch thank you. Und wird diese Wahl gewinnen. Ich weiß nicht, welche Wahl er meint. Anmerkung des Übersetzers. Eins musst du noch erkennen, dann sind wir hier durch mit der ganzen Nummer. Letzte Chipsorte für dich. Können Sie ein bisschen näher kommen, bitte? Es sind definitiv Bake Roll Brotchips, aber die Sorte, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ganz Konzentration. Es sind die Brotchips und es ist. Welche Sorte ist jetzt gefragt? Welche Sorte? Ist ein bisschen fruchtiger. Ist ein bisschen es ist die. Paprika Chili. Es ist die Paprika Chili! Dankeschön! Thank you very much! Und 80 Millionen Zuschauer! Denn das wollten alle immer sehen. Das wollten die Leute sehen. War auch eine gute Show. Ja, fandst du? Ach, es gab ja sonst nichts anderes zu gucken in der Glotze. Ja, ich bin echt immer, ich werde echt ein immer größerer Nazi, was so, so Kosenamen angeht. Also jetzt nicht für Personen, sondern so, wenn man so, also jetzt klar, die Klassiker sind so Schlepptop, Leppi, für Laptop so, aber auch sowas wie Glotze. Ratzefummel. Ratzefummel oder so, auch wenn Leute weinen oh, und man Schlepptop, sagt. Schlepptop, ich muss grad, oh Gott. Es ist so ein ganz unangenehmes Kribbeln. Naja, Leute, die Teflon sagen, haben es auch nicht verdient, morgens aufzuwachen. Aber das sind so also die Klasse. Aber auch sowas wie, wenn jemand sagt, Pipi in den Augen. Ich hasse das. Ich hasse das. Wirklich. Das ist ganz furchtbar. Sowas in der Richtung. Wenn das heute hat jemand gesagt, was ich hasse, und ich wäre am liebsten gegangen, den Raum verlassen, kommentarlos. Mit dieser Idee müssen wir mal schwanger gehen. Ja, das ist aber auch so ein klassischer Mediensprecher. Oh, ist so furchtbar. Vor allem, weil ich weiß nicht warum, aber in meinem Kopf wird es immer wörtlich übersetzt. Also wirklich wörtlich. Ja, ich habe ein Bild vor Augen. Ja. Ich sehe ihn mit einem dicken Bauch schwanger gehen mit der Idee. Und denke mir, ja, war es das jetzt wert? Ja. Ich meine, du musst so viel über dich ergehen lassen, du musst ein Leben einschränken für diese Idee, mit der du schwanger gehen willst. Finde ich nicht gut. Ich habe mir heute gedacht, Pipi in den Augen ist eklig. Ich habe mir heute gedacht, wir arbeiten ja viel visuell. Ne? Also wir schreiben ja einen Text in einem kahlen, leeren, stinkenden Raum. Und wir stellen uns ja konstant vor, wie das dann passiert. Wie die Person das spricht, wie sie dabei aussieht, in welchem Raum das ist, wie das alles aussehen muss und so. Und wir stellen uns das konstant vor. Und erst nach Wochen sehen wir das dann tatsächlich. Das heißt, wir müssen uns sehr viel vorstellen. Ja. Deswegen dachte ich mir, oh, wir haben ja viel Vorstellungskraft. Aber dann ist mir heute aufgefallen, dass dadurch, dass wir auch Filme und Werbung und so anders sehen und so einprägen und immer wieder abrufen, die Vorstellungskraft sehr stark davon geformt ist. Weil heute bin ich hierher gelaufen mit dem Gedanken Feierabend in meinem Kopf. Und dann hatte ich sofort so Bilder im Kopf, so wie so ein paar Mid-20er-Studenten irgendwie so auf so einem Dach stehen. Und dann hat einer so eine grüne Glasflasche in der Hand gehabt, wo die Sonne, die gerade untergeht, so durch durch die Glasflasche durchscheint und dann so lauter so Wasserperlen. Ja. Ich dachte mir, geil, das Cut ist Feierabend. Zur Realität, er ist weinend in seinem einen Sessel, in kahle Wände um ihn herum. Ja, und schaut BoJack Horseman. So. Und dann dachte ich mir aber so, ja, Moment mal, das ist überhaupt nicht meine eigene Vorstellung. Das ist einfach nur abgerufenes Bildmaterial. Das stimmt. Das ist eigentlich das Gegenteil von Vorstellungskraft. Jemand anderes hätte einfach völlig eigene Fantasie, wohingegen wir immer so, ja, das ist immer so, wenn man sagt so, ja, Sketch, ja, stell dir vor, es ist so wie Arrested Development, nur mit einem High in Space. Und du, verstanden, so. Weil du all diese Elemente einfach nur zusammenpflückst und sofort ein Bild im Kopf hast. Ja, ja. Weil du aber nur aus diesem Baukasten lebst, diesem Vorstellungsbaukasten, aber keine eigenen Ideen hast. Ja, aber ich glaube auch, also du spielst auch ein bisschen darauf an, dass man sagt, wie Arrested Development und das und das. Hm. Und dann fragt man sich, wie ist denn Arrested Development auf Ian's Studio gekommen und so. Ja. Aber es ist ja immer nur ein Remix und der ganzen Sachen, die es schon vorher gab. Spannend wird es, die ersten Menschen, die dann mal überhaupt einen Stil festgelegt haben, die zu finden. Das auch. Und die findet man meistens auch gar nicht, weil es die auch nicht gibt, weil die auch davor jemanden, du findest immer jemanden, der davor war. Aber auch jetzt zum Beispiel, als du erzählt hast von deiner U-Bahn, wo die Frau ohnmächtig geworden ist, ich habe mir tatsächlich dieses Rückhand auf Stirn vorgestellt, sowas in der Realität nie passiert. Aber jeder weiß, wenn ich Regisseur wäre und im Skript steht, Frau wird ohnmächtig, würde ich der Statistin sagen, mach das mit der Hand, so, weil das macht man so. Oder was man sich auch mal vorstellt, das ist einfach Teil der Filmrealität. Wenn ich einen Sketch schreibe, wo jemand erschossen wird, will ich den wegfliegen sehen. Ja. Und dann sagst du, der Realitätsnazi neben mir sagt, nee, man fliegt aber nicht weg. Aber das stimmt ja, man fliegt ja nicht weg. Ja. So. Und das Hollywood macht das aber die ganze Zeit einfach anders vor, weil es einfach spektakulärer aussieht. So, die Tarantino-Morde sehen viel schlimmer aus und viele sagen, oh, der verherrlicht Gewalt und so. Eigentlich macht er Gewalt nur viel, viel krasser. Er übertreibt einfach massiv. Ja. Das sind ja die unrealistischen Tode bei Tarantino. Das dieses stimmt. Spritzen von Blut, dieses, du wirst ja nicht bluten, vielleicht ein bisschen. Ja, das habe ich mir auch gedacht, so, das ist auch so, wenn man so, wir haben gestern gedreht, Problem. So wie ein Messer durch eine Hand gestochen wird, so, und war halt so das halbe Messer auf die Hand geklebt und da war dann auch viel Blut, wo ich mir auch dachte, wahrscheinlich, wenn du wirklich jemanden, der eine Handfläche vor dir auf den Tisch legt und du haust ihm in die Hand, da wird wahrscheinlich im ersten Moment überhaupt kein Blut rauskommen, halt danach so, weil da ist ja auch der Blutdruck, in so einer Hand ist da viel Blut drin. Weiß ich doch nicht, wie viel der Blut drin ist. Ganz kurz. Ich habe mich so anzufragen. Stell dir mal ein Kreuzverhör oder was? Stell dir jetzt mal ein Wasserglas vor und sag mir, wie viel Zentimeter Blut in einer Hand ist. Nimm eine Hand und drück die so aus, wie viel Blut ist in der Hand. Ich glaube, hier ist schon so eine Flasche, so eine, wie viel ist das? 300 Milliliter. 300 Milliliter. Blut in der Hand. Ja. Aber da ist da lauter Knochen und Sehnen und Haut. Ja, aber halt auch Adern vor allem. Viel Adern. Ja, aber die sind auch mega dünn. Nee, glaube ich nicht. 300 in der Hand. Allein hier. Was aber da gerade durchfließt. Der ganze Körper hat doch 9 Liter. Und das weiß ich schon nicht. Deine Hand ist 2% von deinem Körper. Was sagst du mir jetzt hier? 9 Liter nur? 9 Liter. Wie viel Blut ist in der Hand? Schreib das mal in die Kommentare. Diese ganze, wie viel Wasser bei einem drin ist und so. Ja, Unmengen. Das halte ich auch, aber halte ich nicht aus. Diese Zahl halte ich in meinem Kopf nicht aus. 90% Wasser oder so ist man doch. Aber was heißt das denn, Wasser? So, man sagt auch, ja, Salat ist 90% Wasser. Und man denkt sich so, nee, Salat ist 100% Salat. Ja, genau. Und was soll das heißen, Wasser? Ja, vielleicht sind da auch diese merkwürdigen H2O-Moleküle drin oder sowas. Aber das heißt, das ist doch nicht selber wie Wasser. So. Ja, genau. Du kannst das, halt das ausdrücken und dann ist da. Oh, hat da mal jemand die Moleküle gezählt eigentlich? Scheiß, ey. Mit einem scheiß Wissen. Hat da mal jemand die Moleküle? Das ist eine gute Frage. Ja, mit diesem Halbwissen verabschieden wir uns für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass du dabei warst. Falls ihr euch gefreut habt auf die Fit geht auch lustig Aktion. Wir haben schon ein paar Einsendungen von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Aber da muss noch ein bisschen mehr gehen, aber ansonsten hängen wir uns richtig rein. Ja, wir machen das. Wir machen Federball wieder groß. Sagen wir mal, in absehbarer Zeit machen wir das mit abends mal. Machen es vielleicht auf PayPal. Periscope. So, ja. PayPal auch. Und dann können wir da schön mal die Bälle hin und her schmettern. Und ihr könnt es gucken, Und mal gucken, vielleicht kriegen wir es ja irgendwie, dass ihr auch was macht und so. Mal gucken. Geil, würde mich freuen. Wir haben schon gesehen, die erste Hörerin ist heute schon gejoggt. Unter dem Hashtag fit kann auch lustig. Finden wir sehr cool, dass wir euch animieren, mal ein bisschen eure fetten Ärsche hochzukriegen. Aber es ist gut, den Hashtag zu benutzen. Ja. Macht weiter, wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Das UFO hält ab.